Die Itelmenen gehören zur sogenannten altasiatischen Sprachfamilie und sie sind eine ganz isolierte Gruppe und die sind mit keiner Sprache verwandt. Die Itelmenen waren ja vor der Russenankunft hauptsächlich Fischer und haben sie ein bisschen gejagt und sie waren auch Sammlerinnen und Sammler. Und mit der Ankunft der Russen, sie müssten Tribut zahlen und sie müssten dann Pelztiere jagen. Und mit der Sowjetzeit müssten sie auch zum Beispiel andere Berufe ausüben, ob das jetzt landwirtschaftliche oder in die Administration oder gibt es ja auch Lehrerinnen und Lehrer und Ärzte und so. Die Itelmenen sind ja eins der sogenannten zahlenmäßig kleinen Völker Sibiriens. Das bedeutet, ein Volk, das unter 50.000 Angehörige hat. So ist die staatliche sowjetische noch Klassifizierung, die ist auch von Russland übernommen worden. Und diese Völker haben oder sollten per Gesetz eigentlich einen Sonderstatus haben und für sie ist eigentlich auch ein Gesetz gemacht worden, das allerdings nicht umgesetzt worden ist, das ihnen ihre traditionelle Lebensweise zusichert und eben auch zusichert, dass sie auf ihren angestammten Ländereien und in ihren angestammten Gebieten bleiben können, dort jagen dürfen, weiterhin fischen können, dass ihnen eigentlich auch eine gewisse Selbstverwaltung zusichert. In der Praxis ist dies leider nicht umgesetzt worden bisher. Man hat einen Versuch gemacht bei den Itelmenen, den sogenannten Rat der Itelmenen und das Territorium für traditionelle Naturnutzung mit dem Namen Tschanum, das es zwar noch immer gibt, aber wie wir auf Kamtschatka erfahren haben, offensichtlich in einer relativ abgespeckten Form, also auch schon gar nicht mehr eigenständig, sondern zusammen mit einer anderen Gemeinschaft oder mit einer anderen Organisation der Indigenen, LATSCH, einem Informationszentrum.